Kapitel 69. Infinitiv mit und ohne zu. Beispiel 1. Essen? Das ist hier verboten. Warum ist es verboten, hier zu essen? Warum ist es verboten, hier zu essen? Warum ist es verboten, hier zu essen? Beispiel 2. Essen? Das will ich jetzt nicht. Warum willst du jetzt nicht essen? Warum willst du jetzt nicht essen? Warum willst du jetzt nicht essen? Und jetzt sie. Essen? Das ist hier verboten. Warum ist es verboten, hier zu essen? Essen? Das will ich jetzt nicht. Warum willst du jetzt nicht essen? Schwimmen? Das ist hier nicht erlaubt. Warum ist es nicht erlaubt, hier zu schwimmen? Schwimmen? Das darf man hier nicht. Warum darf man hier nicht schwimmen? Einkaufen? Dazu habe ich keine Lust. Warum hast du keine Lust einzukaufen? Einkaufen? Das will ich nicht. Warum willst du nicht einkaufen? Ein Haus kaufen? Das ist nicht möglich. Warum ist es nicht möglich, ein Haus zu kaufen? Ein Haus kaufen? Das kann ich nicht. Warum kannst du kein Haus kaufen?